ist der Trend jetzt. Das ist jetzt üblich. Es besteht wieder Meldepflicht. Das eine kommt, das andere geht. Trends sind glücklich, nie zu spät. Ohne Trends und ohne Moden langweilt man sich zu Tode. Man trägt wieder Paradebeutel. Heute dieses, morgen jenes. Trends sind doch was Wunderschönes. Das eine kommt, das andere geht. Trends sind pünktlich, nie zu spät. Wortwechsel sind jetzt weniger gefragt. Ohne Trends und ohne Moden langweilt man sich zu Tode. Beständigkeit, das ist zu wenig. Wer den Trend kennt, der ist König. Sich geändert. Das eine kommt, das andere geht. Trends sind pünktlich, nie zu spät. Ohne Trends und ohne Mode langweilt man sich zu Tode. Die Äpfel werden wieder birnenförmiger. Heute dieses, morgen jenes. Trends sind doch was Wunderschönes. Das eine kommt, das andere geht. Trends sind pünktlich, nie zu spät. Außerdem, Gitarrensolos erobern sich die Rockmusik zurück. Keramikvasen gehen jetzt wieder viel leichter kaputt. Ohne Trends, ohne Moden, langweilt man sich zu Tode. Beständigkeit. Das ist der Trend jetzt. Das tut man neuerdings so. Trends, Trends. Das ist der Trend jetzt. Das ist jetzt üblich. Trends, Trends. Das ist der Trend jetzt. Das tut man neuerdings so.